Persönlicher Emissionshandel an der Klimabörse. Ein Budget ist mehr als nur eine Reihe von Zahlen auf einer Seite. Es ist eine Verkörperung unserer Werte. Barack Obama. Faktisch gilt in unserer gegenwärtigen Welt immer noch das Recht des Stärkeren. Die reichen Industrieländer mehren unaufhörlich ihre Gewinne, indem sie billige fossile Energie einsetzen, um ihre Industrie damit zu betreiben und dadurch die Differenz zu den abgehängten, ärmeren Ländern kontinuierlich ausbauen. Wohl wissend, dass dieser Raubbau an der Natur die Erderwärmung dramatisch befeuert. Und auch in dem Bewusstsein, dass eben genau diese ärmeren Länder am wenigsten dazu beigetragen haben, aber am stärksten darunter leiden. Und warum verhalten wir uns dennoch so? Weil wir es können. Dies geschieht übrigens im Großen auf Länderebene und nicht minder auch im Kleinen auf Ebene von Privathaushalten. In unserem Land beispielsweise sind die 10% der wohlhabendsten Haushalte im Schnitt für mehr als ein Viertel der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Auf globaler Ebene sieht der Vergleich noch aufrüttelnder aus. Die wohlhabendsten Menschen tragen in überproportionalem Maß zur Erderwärmung bei. Nur 10% der Weltbevölkerung sind für 50% der Gesamtemissionen verantwortlich. Der exzessive CO2-Konsum der Reichsten geht massiv auf Kosten aller und muss daher nachhaltig eingeschränkt werden. Verantwortlich dafür ist eine Politik, die immerwährendes Wachstum verspricht, auf Konsumanreize setzt und somit die Welt ökonomisch in Gewinner und Verlierer spaltet. Für den Konsumrausch einer reichen Minderheit zahlen die Ärmsten den Preis. Wir müssen die Klima- und die Ungleichheitskrise zusammen lösen. Das Märchen vom Widerspruch zwischen sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit nützt wenigen und schadet vielen. Aber ohne eine Reduzierung der wirtschaftlichen Ungleichheit wird eine wirksame Minderung der CO2-Emissionen kaum möglich sein. Persönliche Emissionsbudgets ermöglichen, dass diese Differenz zwischen ärmeren Ländern und wohlhabenden Industrienationen deutlich verringert wird. Die Klimawährung ECO bewirkt, dass die Welt etwas weniger in Gewinner und Verlierer separiert wird. Sie wirkt ausgleichend, denn die persönlichen Emissionskontingente können gehandelt werden. Dies kommt vor allem einkommensschwächeren Haushalten zugute, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation meist weniger CO2-Konsum ausüben. Nicht genutzte ECO können an einer Klimabörse gegen Geld verkauft werden. Bürger, die mehr als das ihnen zustehende Kontingent an Klimagas verbrauchen, zahlen also Geringverbrauchern direkt einen finanziellen Ausgleich. Momentan nicht vollständig verbrauchte ECO können aber auch für eine spätere Nutzung auf den persönlichen Konten angespart werden. Dieses System trägt demnach maßgeblich zur Verringerung der Wohlstandsschere bei, statt die Verschärfung wirtschaftlicher Ungleichheit durch Verteuerungen zusätzlich anzuheizen. Damit das Gesamtbudget an Emissionen jedoch niemals überschritten wird, können ECO allerdings nur hinzugekauft werden, wenn auch gleichzeitig jemand sein nicht benötigtes Kontingent zum Verkauf anbietet. Dieser Handel, das heißt durch Zukauf das Recht zu erwerben, mehr als das einem persönlich zustehende Klimagaskontingent zu emittieren, und der Verkauf momentan nicht benötigter ECO, muss dabei stets ein Nullsummenspiel bleiben. Es können keinesfalls mehr als die durch die Klimabank ausgegebenen ECO generiert werden. Der Preis richtet sich dabei nach marktwirtschaftlichen Regeln und ergibt sich automatisch durch Angebot und Nachfrage. Werden mehr Emissionskontingente benötigt, als an der Klimabörse angeboten werden, wird deren Preis ansteigen. Privatpersonen, die mit ihrem Budget auskommen, merken davon wenig. Für mehr Verbraucher wird es dagegen teurer. So entsteht ein gesundes, in sich geschlossenes Kreislaufsystem. Ein kohärentes Modell, das bei entsprechend durchdachtem Feintuning stabil und transparent funktioniert. Natürlich klingt es zunächst nach Ungerechtigkeit, wenn einige Wohlhabende sich mit ihrem Geld mehr Emissionsvolumen hinzukaufen können, als ihnen persönlich nach dem Verteilungsalgorithmus zusteht. Selbstverständlich kann die Umweltkrise nicht isoliert von sozialen Aspekten betrachtet werden. Denn diese Frage beschreibt zwei sehr komplexe Themenbereiche, die zweifellos ineinander spielen: das Gerechtigkeitsproblem und das Klimaproblem. Dennoch trägt der IQ dazu bei, dass sich das Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich verringert, weil der Reiche nun für sein Mehr an Emissionen einen direkten Ausgleich bezahlt, was er im heutigen System nicht muss. Und einkommensschwache Haushalte haben durch den Verkauf des selbst nicht benötigten Kontingentes eine mögliche neue Einnahmequelle, die sie heute nicht haben. Dies entlastet ärmere Menschen und eröffnet Perspektiven. Der IQ bewirkt also neben dem sehr positiven Effekt der Emissionsreduktion auch einen wünschenswerten positiven Nebeneffekt, nämlich ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit. Etablierung einer Klimabörse. Da die Bürger berechtigt sind, ihre IQ zu handeln, wird hierzu eine Klimabörse etabliert. Die Industrie ist von diesem Handel ganz bewusst ausgeschlossen, um Manipulationen bei der IQ-Preisgestaltung zum Zwecke der Bereicherung auszuschließen. Denn die Ressourcenwährung IQ soll nicht zum Anlage- bzw. Spekulationsobjekt verkommen, sondern den realen ökologischen Wert unseres Konsums widerspiegeln. Durch dieses spezielle Merkmal des alternativen Klimakonzepts wird der Industrie der Anreiz genommen, höhere IQ-Beiträge zu verrechnen, als tatsächlich an die Vorlieferanten verauslagt wurden. Im Gegenteil. Mit dieser Sperre haben Firmen einen Ansporn, Rohstoffe und Produkte von Vorstufen für möglichst wenig IQ einzukaufen und ihre eigenen Prozesse energetisch zu optimieren, um dann auch selbst nur einen möglichst geringen IQ-Beitrag weiterreichen zu müssen und somit die eigenen Produkte attraktiver am Markt platzieren zu können. Um Spekulationen von Privatpersonen mit der Ressourcenwährung zu verhindern, werden weiterhin hinzugekaufte IQ elektronisch getaggt, um auszuschließen, dass sie nochmals an der Klimabörse gehandelt werden. Einmal hinzugekauft, können sie ausschließlich für den Konsum verwendet werden. Auch das ökologische Grundeinkommen Minderjähriger wird in ähnlicher Weise elektronisch markiert, um zu verhindern, dass Kinderreichtum zu einem Geschäftsmodell werden kann. Diese IQ können nicht an der Klimabörse gehandelt, sondern müssen ebenfalls ausschließlich für den Konsum verwendet werden. Betreiber von Klimabank und Klimabörse könnten beispielsweise die Vereinten Nationen UN als neutrale, supranationale Organisation sein. Wie verhält es sich mit der historischen Verantwortung? Im Pariser Abkommen haben sich die 175 teilnehmenden Staaten zu Bemühungen verpflichtet, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es wurde jedoch den einzelnen Ländern überlassen, ihren Beitrag dazu selbst zu definieren. Das Abkommen spricht nur vage von der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung der Staaten, womit die größere Verantwortung der reichen Industrieländer gemeint ist. Deutschland liegt bei den kumulativen CO2-Emissionen übrigens auf Rang 6 aller rund 200 Länder der Erde, hinter den USA, China, Russland, Brasilien und Indonesien. Wir gehören also im Weltmaßstab zu den Ländern mit der größten Verantwortung für die zunehmend gefährlichere Destabilisierung des globalen Klimas, auch aus historischer Sicht. Das Klima kümmert sich freilich nur um die Gesamtemissionen aller Nationen. Emittieren hingegen manche mehr, kann dies dadurch ausgeglichen werden, dass andere weniger ausstoßen. Nun gibt es verständlicherweise Stimmen, die verlangen, dass eben diese Länder mit besonders hoher historischer Verantwortung nun auch verstärkt in die Pflicht genommen werden, um endlich ihren angemessenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Außerdem reklamieren die Entwicklungsländer ihren rechtmäßigen fossilen Nachholbedarf gegenüber den historischen Großemittenten. Die Industrieländer hingegen werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass sie, aufgrund des Status quo, auch künftig ein Recht auf höhere Emissionsquoten erheben, weil ihre Industrie eben auch weiterhin auf mehr fossile Energie angewiesen ist, um weiter produzieren zu können. Alles verständliche und gut nachvollziehbare Standpunkte. Eines haben sie allerdings alle gemeinsam: Sie führen zu nichts. Wir müssen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen und einen gerechten Neuanfang wagen. Besonders Europa sollte angesichts seiner Historie und seiner größeren technologischen wie auch finanziellen Kapazitäten Verantwortung übernehmen und eine Vorreiterrolle einnehmen, statt sich hinter geschichtlichem Gewohnheitsrecht zu verbergen. Denn ansonsten könnten bisherige Niedrigemittenten daraus ein Nachholrecht ableiten und ihre Emissionen auf unser Niveau ausweiten wollen. Das Klimaziel rückte so in unerreichbare Ferne. Industrieländer erhalten daher kein höheres Emissionskontingent, deren Bürger müssen zukaufen. Einwohner ärmerer Länder profitieren dadurch vom Verkauf ihrer überschüssigen Kontingente, was einen gewissen Ausgleich für deren historisch niedrigen Beitrag bei gleichzeitiger überproportionaler Betroffenheit von den Auswirkungen der Klimaveränderungen darstellt. Denn eine Diskussion, welches Land historisch betrachtet die größere Emissionsschuld auf sich geladen hat und folglich auch größere Aufwendungen für eine Treibhausgasreduzierung zu tragen hat, führt zu nichts, außer zu einer Verweigerungshaltung der Industrieländer. Sie werden nicht bereit sein, ihre historische Schuld und eine stärkere Verpflichtung anzuerkennen, überproportional hohe Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen zu tätigen. Das Problem wird so auf unabsehbare Zeit verschleppt. Wir sollten deshalb den Status quo akzeptieren und jetzt den längst überfälligen Paradigmenwechsel im Kampf um die Begrenzung der Erderwärmung einleiten. Gleiche persönliche Budgets sind ein idealer Ansatz für einen solchen Neuanfang, da sie den Beteiligten helfen, mit der Schuld der Vergangenheit ihren Frieden zu machen und einer gemeinsamen gerechten Zukunft entgegenzusteuern. Was sind die Vorteile? Der Preis der gehandelten Eco-Kontingente an der Klimabörse ergibt sich automatisch und unkompliziert durch marktwirtschaftliche Mechanismen. Ärmere Länder verbrauchen unterdurchschnittlich viel fossile Energie. Da überschüssige Eco verkauft werden können, findet so ein sinnvoller Geldtransfer zu Bürgern von Entwicklungsländern statt. Nicht vollständig verbrauchtes Eco-Budget kann deshalb zu einem zusätzlichen Einkommen führen. Dadurch reduziert der Eco nicht nur die Wohlstandsschere, sondern trägt auch zur Verringerung von Armutsmigration bei. Die Produktion regenerativer Energie in sonnenreichen Regionen führt zum Entstehen einer völlig neuen, nachhaltigen Industrie und somit prosperierenden Wirtschaft dieser Länder, weil das System der Klimawährung Eco genau solche grüne Energie nachfragt.